in den wenigen Tagen seit unserer letzten Sitzung. Ist ein Ereignis von zweifellos weittragender weltlicher Bedeutung eingetreten. Infolge des entschlossenen Vormarsches unserer Truppen, nach dem zweideutigen Abschluss, den unsere Friedensverhandlungen mit Russland am 10. vorigen Monat zu Brest-Litovsk gefunden hat, ist nunmehr vorgestern, also am 3. März dieses Jahres, ein formeller Friedensvertrag zwischen dem Reich und seinen Verbündeten einerseits und der gegenwärtigen russischen Regierung andererseits zum Abschluss gelangt und unterzeichnet worden. Man mag über die Einzelheiten dieses Friedensvertrages denken, wie man will, dass er eine weittragende weltgeschichtliche Bedeutung, ganz besonders für das Königreich Preußen besitzt, darüber kann ein Zweifel wohl nicht bestehen. Abgesehen von dem ungeheuren strategischen Vorteil, welcher uns besonders nach einem wohl in aller kürzester Frist zu erwarten Friedensschluss auch mit Rumänien die Möglichkeit bieten wird, nunmehr befreit von der jahrelang auf uns lastenden Umklammerung unserer Ostgrenzen allein auf unsere Westfront unsere Operationen konzentrieren zu können, ganz abgesehen von diesem augenblicklichen strategischen Vorteil, dürfen wir doch auch vor für die Zukunft, wenigstens bei einer entschlossenen Auswertung unseres mit diesem Friedensvertrag erkämpften neuen Gerechtsrahmen, eine wesentlich verstärkte Sicherung der bis dahin am unmittelbarsten gefährdeten Ostgrenze des Königreichs Preußen erwarten. In dieser Erwägung, meine Herren, habe ich mir gestattet, gestern an seine Majestät den Kaiser und König im Namen des Hauses ein Glückwunsch-Telegramm folgendes Inhalts zu senden. Als Anlass des gestern an unserer Ostgrenze vollzogenen siegreichen Friedensschlusses mit Russland, die wir in erster Linie dem unvergänglichen Ruhm Staaten unseres Heeres und seiner großen Führer verdanken, wollen Eure Majestät auch die Ehre bieten, die Glückwünsche des preußischen Abgeordnetenhauses zu dieser neuen Sicherung unserer Ostgrenzen und neuen Wahrung des Deutschtums in den benachbarten deutschen Ordensländern huldvoll entgegenlegen. Gott der Herr wolle Eure Majestät vergönnt sein lassen, unsere Volke zu diesem Teilfrieden bald einen gleich siegreichen allgemeinen deutschen Frieden mit allen unseren Feinden bereiten zu können. Soweit mein Gruß an unseren König und obersten Kriegsherrn.